Im Flow zu sein bedeutet, völlig im Einklang zu sein mit einer Tätigkeit, die sich selbst zum Ziel hat. Flow ist die Lust des reibungslosen Ablaufs, ist Schaffens- und Tätigkeitsrausch genau im richtigen Turnus zwischen Über- und Unterforderung. Der Verhaltensforscher Mihai Csikszentmihalyi hat die Flow-Theorie in den 1970er Jahren aus Tausenden von Interviews mit Menschen aus allen möglichen Berufsgruppen erarbeitet. Im Flow ist der Segler, wenn sein Boot perfekt im Wind liegt, ein Schwimmer, der seine Schwimmstöße optimal mit seiner Atmung synchronisiert, oder ein Kind, das beim Spiel alles um sich herum vergisst. Hören Sie jetzt die Wiederholung einer Deutschlandfunkproduktion aus dem Jahre 2011. Ich habe eine Metapher. Also für mich ist das entscheidende Flow-Erleben fließen wie so ein Fluss, dass ich selbst, ich bin das Wasser. Und ich muss selber auch Wasser wie Wasser weich und geschmeidig sein, und damit ich fließen kann. Wenn ich im Flow bin, dann bin ich im Fluss drin. Und wenn ich jetzt mit einem Blatt, das im Fluss ist, das spürt gar nicht, dass es sich bewegt, weil es mit dem Fluss mitgeht. Und der Fluss kann nur in einem Flussbett letztendlich ins Fließen kommen. Also es ist so eine Form der Zentrierung der Gedanken, die von mir selbst ablenken. Man trägt seine Alltagsgedanken, die Aufgaben, die man vor sich hat, die Sorgen auch. Das trägt man ja alles zeitgleich mit sich herum, und zwar ständig im Gehirn. Und manchmal war ich so überflutet auch. Und dieses Klavierspielen hat das Ganze in einen Fluss gelenkt. Auch es ist notwendig, dass die Sprache quasi auf einer kreativen inneren Bewegung schwimmt, wie ein Korken auf dem Wasser. Dass man also nicht zwanghaft versucht, Sätze zu drechseln, sondern auch die Sätze eher kommen lässt. Ich glaube, dass man nie nur schreiben kann, einfach aus dem Bauch raus, sondern dass man auch planen muss und dass man auch ein Handwerk braucht. Dann geht es eben auch wirklich darum, dann sich einfach mal in einen Ton, in einen Stil, in eine Figur quasi rein zu versenken und es einfach mal laufen zu lassen. Darum geht es ja ganz oft. Also diesen Sensor auszuschalten und zu sagen, ich lasse es laufen. Da ging es dann eigentlich auch los, dass ich so das Gefühl hatte, völlig abzutauchen. Also im Training vor allen Dingen den Bezug zu Zeit und Raum zu verlieren, und bin eigentlich völlig aufgegangen, teilweise in dem, was ich da gerade tue. Das ist der Moment, wo Vorstellungen vom fließenden Bewusstsein ins Spiel kommen können, weil tatsächlich das Bewusstsein in den Strom eintaucht. Man taucht dann nicht einmal, nicht zweimal und nicht dreimal in denselben Fluss, sondern man ist 100-mal, man ist 1000-mal in denselben Fluss getaucht, und es ist immer ein anderer. Flow, wenn alles im Fluss ist. Ein Feature von Manuel Gogos. Zu neuen Ufern, die Enten, die Wand, schon läuft unser Schiff aus dem Hafen. Wir setzen die Segel, ziehen unerkannt, während an Land alle schlafen. Wir wecken die Wellen, atmen die Nacht, und über uns leuchten die Sterne. Die Segel stehen voll und es geht ohne Fracht, auf den Flügeln der Zeit in die Ferne. Leinen los und heiß die Segel, fahr mit uns auf unseren Wegen. Hey! Genau das ist es, was ich mit optimaler Erfahrung meine. Es ist das, was ein Segler auf richtigem Kurs fühlt, wenn der Wind sein Haar peitscht und sein Boot wie ein junges Pferd durch die Wellen prescht. Hey! Es hat ganz viel mit Surfen zu tun. Man kann Surfen nicht planen. Surfen verlangt eine absolute Wachheit. Man muss sich auf die Welle, so wie sie kommt, einstellen. Man muss in jedem Moment neu reagieren. Es haut einen manchmal vom Brett. Also Flow ist ein störbarer Zustand. Es braucht eine Ungestörtheit und eine hohe Konzentration, eine Präsenz auf das, was gerade Sache ist. Es ist das, was der Maler fühlt, wenn die Farben auf der Leinwand eine magnetische Spannung zueinander aufbauen. Oder wenn ein lebendiges Wesen vor seinen Augen Gestalt annimmt. Es ist das, was ein Kind erlebt, wenn es mit zitternden Fingern die letzten Klötze auf einen Turm legt, der höher ist als es selbst. Ich schaukelte und schaukelte, war gerade eingeschult worden und wartete auf das Nachbarsmädchen, meine beste Freundin. Ich beobachte den Himmel, der näher kommt und ferner rückt, werfe meine Füße in den Himmel, versucht immer noch mehr in Schwung zu kommen. Das Schaukeln kommt mir unendlich vor. Das muss es wohl gewesen sein. Mein erstes Mal im Flow. Im Flow zu sein bedeutet, in seinem Element zu sein. Völlig im Einklang zu sein mit einer Tätigkeit. Flow ist die Lust des reibungslosen Ablaufs. Ist wie ein Schaffens- und Tätigkeitsrausch. Der griechische Vorsokratiker Heraklit kann als Vordenker des Flows gelten. Alles fließt. Pantarei. Aber man steigt nicht zweimal in denselben Fluss. Und so war es der legendäre Psychologe und Philosoph Mihai Csikszentmihalyi, der in den 1970er Jahren im Rahmen seiner Forschungen an der Universität von Chicago auf die ganze Tragweite eben dieses Fließens stieß. Meine ersten Arbeiten befassten sich mit ein paar hundert Experten. Malern, Athleten, Musikern, Schachmeistern und Chirurgen. Mit anderen Worten, mit Menschen, die ihre Zeit mit genau der Aktivität zubrachten, die ihnen die liebste war. Im Anfang dachte er, dass Menschen das hauptsächlich im Freizeitbereich erleben. Das wissen wir heute, dass dem nicht so ist. Gerade in der Arbeit können Menschen viel Flow erleben. Aber deswegen hat er im ersten Herangehen, vor allen Dingen Diskotänzer, Bergsteiger, Schachspieler, Basketballspieler, solche Leute gefragt, also Freizeitbeschäftigung. Und wenn er sie fragte, wie fühlt sich das eigentlich an, dann antworteten viele von denen, it's like a continuous flowing, also wie ein kontinuierliches Fließen. So ist eigentlich dieser Begriff entstanden. Csikszentmihalyi hat Jahrzehnte darauf verwandt, diese Intuition von Flow weiter auszuarbeiten und sie auf eine breitere empirische Grundlage zu stellen. Und ob von Teenagern in Tokio oder alten koreanischen Frauen, von Navajo-Hirten, Bauern in den italienischen Alpen oder Arbeitern am Fließband in Chicago. Die Flow-Erfahrung bestätigte sich als kleinster gemeinsamer Nenner seiner Forschungen zur Qualität menschlicher Erfahrung. Eine Forschung, wie sie heute von Wissenschaftlern überall in der Welt weiter vorangetrieben wird. So auch vom Bremer Musiktherapeuten Andreas Burzig. Ich habe nur dieses Wort Flow gesehen und hatte so eine elektrische Erfahrung. Es schoss durch mein Gehirn. Ich dachte, das muss es sein. Oder vom Berliner Tanzlehrer Jörg Lemmer-Schmidt, der seine Doktorarbeit über den Flow schreibt. Das war auch mein Forschungsinteresse, zu gucken, was sind die Mechanismen, die Flow erzeugen. Zum Beispiel Flow in der Arbeit, dass ich unheimlich fokussiert bin, konzentriert, schnell, kreativ und lustvoll arbeiten kann. Wer das mal erlebt hat, wird sich daran erinnern, sobald er irgendwie vor irgendeinem Artikel sitzt, den er schreiben muss, und merkt, ey, da kommt kein Satz raus und man blockiert ist. Dann erinnert man sich an diese Fließzustände und fragt sich, wie komme ich da wieder rein? Naja, Flow wird so erlebt. Es ist nichts Hartes, nichts Eckiges. Es ist wirklich ein Fließen bei hohem Engagement. Also je nach Tätigkeit. Man kann auch beim Schachspielen Flow erleben. Man kann auch beim Schreiben einer Doktorarbeit Flow erleben. Ja, also es gibt auch einen geistigen Flow. Eine Kernvoraussetzung ist, dass man eine Balance hat zwischen der Anforderung und der Fähigkeit. Dass das ungefähr eine Waage hält. Wenn ich überfordert bin, kriege ich Angst. Wenn ich unterfordert bin, habe ich eher Langeweile. Und Flow ist die Zone dazwischen, die optimale Beanspruchung. Flow liegt zwischen Überforderung und Unterforderung, Routine, Langeweile. Das bedeutet, und so wird es auch erlebt, dass wenn ich bei einer Tätigkeit in einen Flow-Zustand eintauche, ich ganz stark motiviert bin, diese Tätigkeit immer weiter zu verfeinern, immer mehr dazu zu lernen. Weil, wenn ich auf einer Stelle stehen bleibe, wandere ich automatisch in den Bereich der Langeweile. Das sind so die Ergebnisse von der Forschung in den letzten 30 Jahren. Und woran ich mich ein bisschen gerieben habe, dass die alle keine klare Definition gegeben haben, sondern eher eine Beschreibung von dem Phänomen. Also es gibt Wissenschaftler, stark positivistisch orientierte Wissenschaftler, nennen Flow Bad Science. Und das liegt daran, dass es für die Wissenschaft wirklich ein schwer fassbarer Zustand ist, der so multifaktoriell ist in der Entstehung, dass, ich sag mal, Hardcore-Wissenschaftler eigentlich nur einen Riesenbogen darum machen können. Das heißt, es macht diesen Zustand extrem schwer forschbar. Schall und Wahn, ich bin euch untertan, ich bin euch zugeteilt, ich bin ein Teil des Teils. Aber auch wenn die Forschung sich schwer tut, das Phänomen zu greifen. In Repräsentativerhebungen des Allensbacher Instituts für Demoskopie geben immerhin 90% der deutschen Bevölkerung an, diesen Zustand zu kennen. Der Computerfreak, der erst am Schmerz im Rücken merkt, dass er wieder die Nacht durchgemacht hat. Der Chirurg, der angibt, neben ihm könne ruhig das Dach einstürzen, solange er operiert. Wo also sind wir, wenn wir in unserem Element sind? Mir schreitet mir voran, ich bin ein Ton in eurer Division. Schall und Wahn, ich flehe euch heute an, in euer Angesicht, bitte verlasst mich nicht. Ein sehr erfahrener Chirurg hatte seine Ferien in Mexiko verbracht. Die ersten, die er und seine Frau seit vielen Jahren gemacht hatten. Nach 2 Tagen, die sie mit Besichtigungen zugebracht hatten, wurde er derart ruhelos, dass er seine Dienste einem lokalen Krankenhaus anbot und den Rest seiner Ferien mit Operieren zubrachte, während seine Frau sich alleine beschäftigen musste. Im Zusammenhang mit seinen Forschungen zum Floh-Erleben im Beruf berichtet Csikszentmihalyi von einem Experiment mit Chirurgen, die sich nur im Floh richtig lebendig fühlten, die regelrecht abhängig waren davon. Die Chirurgen behaupteten, bei schwierigen Operationen könne das Team als ein einziger Organismus funktionieren. Der Operationssaal werde zur Bühne für eine Szene wie aus dem Ballett. Gisa Klönne, Krimi-Autorin in Köln, versetzt sich in die Lage. Ich denke, dass auch ein Chirurg natürlich erstmal sein Handwerk braucht. Der kann nicht einfach mal so durch Hand auflegen fühlen, wo er jetzt den Schnitt ansetzt. Aber das ist vielleicht dann auch so eine Mischung aus Erfahrung und Intuition, was ihm dann das Messer lenkt. Der Chirurg im Flow. Vor jeder Operation durchläuft der Chirurg ganz bestimmte vorbereitende Schritte, wie das Waschen der Hände oder das Anlegen seiner Gewänder. Es sei etwas Feierliches darin, wie bei einem Priester vor der Eucharistie. So stellt es sich Peter Sloterdijk vor, Philosoph in Karlsruhe. Ich würde sagen, man kann die Tätigkeit von sanguinischen Chefärzten, die Blut überströmt, aber mit einer leuchtenden Erfolgsaura aus dem Operationssaal kommen, besser mit diesem Begriff beschreiben, als das, was Künstler tun. Ich glaube, es ist letztendlich egal, ob ich Bäcker bin oder Chirurg oder Sportler oder Schreiber oder Musiker. Es gibt so einen Moment, wo ich dann so ganz eins mit meinem Tun bin und wo sich dann ein Ton zum anderen ergibt. Ich glaube, Pianisten haben das auch. Es ist etwas sehr Menschliches. Wenn man wirklich etwas kann und beherrscht, dann kommt man vielleicht nochmal an eine andere Ebene ran, wo dann einfach andere Kräfte übernehmen. Mit 17 badete ich jeden Samstag, bevor ich auf die Piste ging. Mein Körper löst sich im dampfend heißen Wasser und auch meine Seele entgrenzt sich zur Musik aus dem Walkman. Heute ist meine letzte Nacht und ich muss raus, muss was unternehmen. Ich mach mich frisch auf den Weg, denn ich werde ausgehen. Dann sehe ich mich an der Straße stehen. Kaum halte ich meinen Daumen raus, bremst schon ein Auto, um mich mitzunehmen. In eine ganz andere Geschichte vom Flow in der Musik. Mein letztes Mal unterwegs in die Stadt, wo ich mein Leben hab, in der die Leute leben, die ich lieb hab. Das ist so eine Voraussetzung, die genannt wird. So eine Leichtigkeit. Die Zeitwahrnehmung verändert sich. Ja, die dehnt sich und ich habe plötzlich mehr Zeit für Entscheidungen als sonst. Susanne Kessel, Konzertpianistin aus Bonn. Plötzlich scheint eine Millisekunde Sekunden zu dauern. Eine bessere Kontrolle kann man ja nicht haben. Dass selbst Stücke, die rasend schnell sind, mir so vorkommen, als könnte ich jeden Ton vorplanen. Also es ist ganz irre. Ich glaube, der Flow setzt Zeit auch außer Kraft auf eine Art. Also dass man da wirklich in einer anderen Dimension quasi dahin fliegt. Man gerät ja in so eine Art Flug. Situation. Alles funktioniert. Man beobachtet sich selbst beim Spielen, weil man es kaum glauben kann, wie gut alles klappt. Die Finger laufen, die Klänge sind wundervoll, ich kann steuern. wenn ich jetzt weiß, gleich kommt ein Crescendo, dann lege ich das so minutiös an. Ich fange ganz leise an und steigere das und dann kommt jetzt gleich ein Subito Piano und das genieße ich. Dass man also in der Lage ist, wie eine Marionette sich selbst zu steuern. Das ist also noch die Potenz eigentlich eines Rauschzustandes. Im Flow habe ich Macht über das, was passiert. Susanne Kessel ist klassische Pianistin und Klavierpädagogin. Mit 5 genoss sie den ersten Unterricht. Von Anfang an war klar, dass sie ein ganz besonderes Verhältnis zum Klavier hat, zum Musikmachen überhaupt. Sie machte Aufnahmen mit einem Kassettenrekorder, hat so Stücke aufgenommen mit 40 Spuren übereinander. Das Klavier hat mich besonders entfacht sozusagen. Es war aber nie das Ziel, dass ich Pianistin werde eigentlich. Und deshalb bin ich eigentlich auch nicht so oft aufgetreten. Im Mittelpunkt stand immer das Klavier und die Musik und nicht die Karriere. Sie spielte sehr ungern vor, übte aber ständig, ohne dass sie jemand dazu hätte anhalten müssen. Flow-Erlebnisse stellten sich ganz von selbst ein. Geradezu, als bräuchte sie die für ihre seelische Ökonomie. Die hatte ich eigentlich jeden Tag beim Üben. Das war für mich was ganz Existenzielles, was ich brauchte, meistens auch schon morgens vor der Schule, dass ich mich hingesetzt habe und in diesen Zustand zu geraten. Allein die Tätigkeit, sich ans Klavier zu setzen und Akkorde zu spielen oder die ersten Takte eines Stückes zu spielen, dann bin ich schon in diesem Zustand, der natürlich steigerungsfähig ist auch. Was spielst du? Ich spiele eine Fugetta in G-Dur von Johann Sebastian Bach. Das musste ich als Lehrer lernen, dass nicht jeder so ein Verhältnis zu einem Instrument hat, dass er sich das nimmt, wann er das braucht und da er das oft braucht, dann auch regelmäßig übt, sondern dass es vielleicht für manche Menschen so ist, dass sie nicht in diesen glücklichen Zustand geraten, aber das ist nichts, was sie wirklich existenziell brauchen. Und dann muss man natürlich helfen, in diese Zustände zu gelangen. Gut, sehr schön. Du bist, glaube ich, ein bisschen müde geworden in den Armen, kann das sein? Ich war sehr zwanghaft unterwegs. Ich hatte immer diese Fantasie, man müsste 6-7 Stunden am Tag Geige spielen. Wenn ich das mal tat, fühlte ich mich innerlich so verspannt. Das war sehr frustrierend. No pain, no gain. Als junger Violinist dachte Andreas Burzig, was nicht schmerzt, das hat keinen Effekt. Und was dann passierte, war, dass ich in den Jahren nach meinem Studium, wo ich auch bewusst keinen Unterricht haben wollte, spontan beim Üben in Zustände geriet, wo dieses ganze Kämpfen komplett wie weggeblasen war. Es war wie Fliegen, es klang auf einmal, körperlich fühlte es sich völlig anders an. Ich fühlte mich frei, es war rund, es schwang, ich genoss unglaublich, was ich tat. Und das ist es, das ist Geige spielen. Es gibt nichts Tolleres auf der Welt als Geige spielen. Später entwickelt Burzig als Musiktherapeut eine eigene Übungsmethodik, die Musikern mit Lampenfieber helfen soll, mittels der Flow-Erfahrung beim Üben ihre notorische Schüchternheit zu überwinden. Man kann fast sagen, Menschen musizieren, um in diesen Flow-Zustand zu kommen. Musik ist eigentlich ein Medium, was dafür wie gemacht scheint. Vielleicht ist es dafür gemacht, um Flow zu erleben. Die besten Erfahrungen mache ich mit Gefühlsbildern, indem ich sage, wenn mein Ton schön und tragfähig ist, fühlt sich das an, als hätte ich Sahne und Honig unterm Bogen. Ein süßes, feines Kleben. Und wenn Musiker dieses Gefühl suchen, dann ist die Kraftübertragung an diesem Punkt aufs Instrument schlichtweg optimal. Und der Ton fängt an zu blühen. Also man sagt mir auch immer, ich hätte 2 Gesichter. Also ich sähe beim Klavierspielen ganz anders aus. Ich wäre wie eine andere Person. Grundsätzlich würde ich auch sagen, dass der Körper sich anders anfühlt. Ich weiß, dass meine Hände dann ganz warm werden und sehr weich und flexibel. Ich habe dann das Gefühl, ich habe die perfekten Klavierhände. Viele große Künstler sprechen davon, sie kneten ihr Instrument. Kinästhetisch ist genau das Gefühl, was in diesem Flow-Zustand entsteht. Ja? Die Materie wird weich und formbar, Töne werden geknetet, man massiert Klangspuren in das Instrument hinein. Und da entsteht eine Klangwolke um diesen Künstler herum, die absolut berückend ist. Und in dem Moment, wo man dieses Tor entriegelt, also wo man die Dummheit des Übens als ein gefährliches Vorurteil durchschaut hat und plötzlich das Üben als eine Möglichkeit begreift, in den Augenblick einzutauchen. In dem Augenblick öffnen sich ganz neue Bezüge. Denn der Übende muss in jeder Wiederholung neu sein. Er muss immer wiedergeboren werden für die Wiederholung. Und das Bewusstsein des Übenden muss auf die Höhe des Augenblicks steigen, auf der so ein reines, geistesgegenwärtiges Jetzt sich vollziehen kann. Und dann wird die Übung selber schöpferisch. Heute ist es so, dass es für mich nichts Schöneres gibt, als im Konzert aufzutreten. Ich gerate schon so eine Stunde vorher ungefähr in so einen sehr hochkonzentrierten, freudigen, erwartenden Zustand, dass ich gleich spielen darf. Ich arbeite auch sehr stark für mich selber daran, dass ich fähig bin zu dieser freudigen Erwartung. Ich werde gleich fantastisch spielen. Bei den großen Künstlern ist es dann so, dass der Unterschied zwischen dem Konzert und der Vorbereitung auf das Konzert immer kleiner wird, weil der Respekt des Künstlers vor dem Werk, das er spielt, ja, immer weiter zunimmt. Die Wiederholung führt nicht zur Mechanisierung, sondern eher zu einem immer tieferen Eindringen. Das beschreiben ja auch große Sportler, vor allem im Hinblick auf den Wettbewerb. Der Wettbewerb ist der Moment, in dem solche Erfahrungen der schöpferischen Konzentration und vor allem der Durchbruch ins Erstmal sich wiederholt. Dann muss man mal dabei gewesen sein, wenn einer der Großmeister bei der Vorbereitung eines Konzerts in seinem Übungsraum sitzt und eine kleine Phrase 50 Mal wiederholt. Es ist schon ein totaler Erregungszustand. Sprecht mich nicht an. Ich denke nur an das erste Stück. Was will ich in dem ersten Stück transportieren? Also welche Stimmung soll in den Saal sozusagen? Und das wie ein Mantra. Das summe ich mir vor, damit dieser erste Takte wie so eine Explosion aus mir kommen, auch wenn es Pianissimo ist. Sonst hat man auch keine Bühnenausstrahlung. Jedenfalls ist dann diese Anspannung, diese innere freudige Erwartung, die ist so groß, dass bei mir der Flow schon mit dem ersten Ton komplett da ist. Mitten im Spiel überkam mich eine seltsame Stille. Ich hatte das Gefühl, als könnte ich den ganzen Tag laufen, ohne müde zu werden. Als könnte ich an jedem gegnerischen Spieler, ja, an der ganzen Mannschaft vorbeidribbeln oder buchstäblich durch sie hindurchlaufen. Es war das Gefühl, unbesiegbar zu sein. Ein Text von Pelé. Dieser brasilianische Fußballer war ein Künstler seines Fachs, ebenso wie es die Pianistin Susanne Kessel ist. Aber Musik und Fußball wird nicht nur von Einzelindividuen gespielt. Andreas Burzig forscht zum Flow-Erleben von Orchestermusikern und Oliver Stoll zum Flow-Erleben in Mannschaftssportarten. Das Ergebnis? Flow kann auch in überindividuellen, schwarmintelligenten Formen auftreten. Musiker kennen das, dass sie in einem ganzen Ensemble, sei es ein Quartett oder ein ganzes Orchester, dass sie da in eine Art kollektiven Flow geraten können. Das gehört zu den intensivsten Gefühlen, die man überhaupt haben kann. Also ich habe das auch schon bei Eishockeyspielen erlebt. Es gibt wirklich eine Minute oder zwei, wo du das Gefühl hast, jetzt brummt's. Also da kommt dir der Pass an, ich muss nicht mal hinschauen, also ich passe blind. Das ist dann wie ein automatischer Ablauf. Das gibt es in Teamsportarten sicherlich auch. Aber das zu erzeugen, ist sehr viel schwieriger. Ich habe es, als ich dann Eishockey-Trainer war, habe ich versucht, das zu erzeugen. Zwischen Mannschaftssportlern und ihrem Trainer können, ebenso wie zwischen Orchestermusikern und ihrem Dirigenten, Gefühle grassieren, die es unmöglich machen, zwischen Dankbarkeit und Stolz zu unterscheiden. Es gibt intensive Flow-Zustände zwischen Dirigenten und Orchestern, wenn sie ja wie auf eine gemeinsame Welle gehen. Es ist nicht so, dass die Führungskompetenz des Dirigenten verwischt. Also die Rollen sind klar, er führt, aber man fühlt sich angenommen, auch später in der Garderobe. Man möchte ihm auf die Schulter klopfen. Auch im Zusammenspiel von Konzertierenden und Publikum kann es eine Art Flow geben. Das spüren dann auch Musiker, wenn dieser Energiestrom entsteht. Das ist was ganz Wundervolles und Faszinierendes. Was aber das Publikum betrifft, das ist natürlich maßgeblich wichtig für diesen ganz tollen Flow, dieses den Klang zum Publikum schicken. Das ist auch so eine Vorstellung, dass das bei denen ankommt, als sei da so ein Empfänger. Dieser Austausch, das ist ja fast so spirituell zwischen mir und dem Publikum, der ist toll. Eines von Susanne Kessels Lieblingsstücken ist 433 von John Cage. Die Pianistin tritt auf, setzt sich an ihren Flügel und nichts weiter. Das Spiel mit der Macht der Stille, die intensiver wird, wenn 300 Menschen sie aushalten. Ich bin Mitte 20 und nehme in einem südfranzösischen Schloss an einer Zen-Übung teil. Schwarzgewandete Menschen, die lautlos in einer Halle sitzen, als wäre es ein Wald. Stundenlang beiße ich die Zähne zusammen vor Schmerz. Fluche. Da wird alles anders. Kraft bricht aus und klettert mir vom Steißbein die Wirbelsäule rauf. Meine Lunge ein riesiger Blasebalg. Das muss es wohl sein, wovon die Meister immer reden. Ich fest wie ein Berg. Und leicht wie ein Vogel. Für mich ist sehr wichtig Stille. Also ich kann da nicht fünfmal telefonieren und mich, was weiß ich, radiohörend in irgendwelche Weltdramen versenken. Sondern es hat schon so sehr was mit Konzentration auf mich zu tun. Und mich heißt in dem Moment natürlich das Buch, was ich schreibe. Eine Sprache hat ja auch einen Rhythmus. Und das schwingt quasi alles. Ist für mich fast wie Musik. Gisa Klönne unterrichtet ebenfalls kreatives Schreiben, wo es auch darum geht, die Leute ans Schreiben zu bringen, ins Schreiben. Sie war Journalistin, ehe sie Krimi-Autorin wurde. Wie kann man dort hineingeraten, in das, was man Schreibflow nennt? Ich bin jetzt mittendrin, ich habe einen Szenenplan und dann weiß ich natürlich auch, wohin ich noch will in dieser Szene. Das steht also schon vorher fest. Man muss es ja total durchkonstruieren, gerade beim Kriminalroman. Es ist also ein Puzzlespiel und ich kenne diese Puzzleteilchen alle sehr, sehr gut. Ich kenne auch meine Figuren sehr, sehr gut. Ich weiß sogar, was hat die für einen Gang, hat die irgendeine Macke. Also das sind natürlich alles Vorarbeiten, die mache ich lange, bevor ich anfange zu schreiben. Und das ist quasi die Grundvoraussetzung, damit ich beim Schreiben dann in einen Flow kommen kann. Ein Ton gibt den anderen und ein Wort das nächste. Die Kunst der Schreibflow-Erzeugung lässt die Erzählung laufen. Und auch die Figuren. Wie Gisa Klönne auch ihren Kriminalkommissar Manni laufen lässt, wenn er nicht mehr weiter weiß. Manni wälzt sich aus dem Bett, hält im Badezimmer den Kopf unter den Wasserhahn und steigt in seine Joggingklamotten. Draußen nieselt es. Manni fällt in einen leichten Trab zwischen den Glasfassaden der Hochhäuser im Mediapark durch, wo er den Protest seines schlaftrunkenen Körpers ignoriert und das Lauftempo erhöht. Der erste Kilometer zieht sich wie immer in die Länge. Durchhalten. Etwa beim vierten Kilometer hat er sich warm gelaufen. Dann, plötzlich, scheint nur noch sein Körper zu existieren. Ein perfekt funktionierender Mechanismus. Und Atmen und Laufen werden ein und dasselbe. Dann ist es natürlich immer die Frage, wie erzählt man etwas neu? Also müssen meine Kommissare in der Ermittlung anders ran. Und sie müssen auch mal auf andere Art eine Idee bekommen. Und da bietet es sich eben für Manni Corzilius, meinen Kommissar, im Roman an, dass er das über das tun kann, was ihm nahe liegt. Also über sein Körperliches, über seinen Sport. Und beim Laufen erlebt er dann genau das, was letztendlich ich auch als Schreiberin kenne. Auf einmal löst sich ein Knoten. Es ist nicht berechenbar, was beim Joggen passiert. An manchen Tagen setzt auch die ausgedehnteste Tour keinerlei Glückshormone oder gar Geistesblitze frei. Doch heute hat sich auf dem letzten Kilometer wie aus dem Nichts eine Idee materialisiert. Eine Idee, die ihm mit jedem Schritt besser gefällt, weil sie vielleicht dazu taugt, den ominösen Mörder zu überführen. Als wir wiederum nicht wussten, was zu tun, wohin sich wenden, liefen wir stundenlang umher auf den Alleen. Und am Ende kamen wir zu einem Fluss, dessen Lauf uns dorthin führte, wo wir noch nicht gewesen sind. Es schien zumindest so. Wenn es bei mir hakt und ich nicht weiterkomme, dann gehe ich laufen. Und auf einmal, vielleicht nach einer halben Stunde, wenn so der Verstand in den Hintergrund getreten, wenn man alles rational nochmal durchgekaut hat, dann lässt man los. Und da sind sie, die Figuren, und quatschen miteinander. Und ich renne immer schneller und denke, das musst du zu Hause nur noch aufschreiben. Und davon steht meistens unheimlich viel. Bleibt dann im Buch tatsächlich stehen. Weil es stimmig ist. Weil es von irgendwoher kam. Das ist dann für eine Zeit wie Zuhören. Und das ist ein bisschen, wie man auf Englisch sagt, spooky für Menschen, die das noch nicht erlebt haben. Und die sind sehr heilig, diese Zustände, die braucht man. Im Flow ist man kreativ. Es gibt eine ganz enge, intime Verbindung zwischen Flow-Zuständen und Kreativität. So funktioniert Kreativität. Das Unbewusste formt keimhafte Ideen zu neuen Gestalten. Und die steigen dann auf und die steigen nur auf, wenn wir sie aufsteigen lassen. Und der erste Kreis der Hölle war gleich nebenan. Jeder Zweifel, jeder Zwang verschwand vor unseren Augen. Und die Pforten des Himmels öffneten sich vor unseren Augen. Und die Worte der Weisheit trugen uns so weit wie nie. Harmonie ist eine Strategie. Ich bin gerade 40 geworden und habe noch immer keinen Roman veröffentlicht. Komme jetzt in die Jahre und habe Sport zu treiben. Übe auf dem Hometrainer im Keller den stehenden Sturmlauf. Bitte oszillieren Sie zwischen den Polen, Bums und Bi. Bitte oszillieren Sie, bitte oszillieren Sie. Bitte, es ist wie beim Schwimmen. Erst kostet jeder Zug Kraft, bis ich ins Gleiten komme, bis dieses Räderwerk aus Atmung, Armzug und Beinstoß läuft wie geschmiert. Das Rad, das ich gedreht habe, dreht nun mich. Und man erfährt, es gibt ein Reich jenseits vom toten Punkt. Beim Schwimmen, in dem Moment, wo ich im Wasser bin, bin ich sofort glücklich. Ich habe überhaupt keine Ansprüche an, wie viele Bahnen ich schaffe oder so. Ich will einfach nur schwimmen. Ich glaube, ich mag gerne diese gleichförmigen Sportarten, wo man also nicht auf etwas reagiert, sondern immer die gleiche Bewegung vollführt und dadurch in so eine Art Trance gerät. Die sogenannten zyklischen Sportarten, die bieten sich einfach wirklich an, aus verschiedenen Gründen. Eine hat was mit der Hirnphysiologie zu tun, ob das jetzt die Atmung ist oder das Trommeln der Füße auf dem Asphalt oder also immer, wenn es um Rhythmik geht und um so Sportarten, wo zyklische Bewegungen immer wiederkehren, ich glaube, die bieten sich einfach für sowas an. Oliver Stoll ist Sportprofessor. In seiner Zeit als aktiver Sportler hat er alle möglichen Mannschafts- und Einzelsportarten betrieben. Eishockey, Leichtathletik, auch Extremsportarten wie Triathlon, den 100 Kilometer oder den 24-Stunden-Lauf. Ich habe am Anfang natürlich auch, als ich Ausdauersport gemacht habe, versucht, immer besser zu werden. Also das heißt, irgendwelche Zeiten zu knacken, die ich vorher gelaufen bin. Das hat aber irgendwann aufgehört. Also ich denke, dass jeder irgendwann merkt, wo seine Grenze ist. Da geht das nur noch um Sekunden oder Minuten vielleicht nach vorne. Warum macht man dann weiter? Das hängt dann schon damit zusammen. Aus meiner Sicht kommen die Flow-Erfahrungen ins Spiel. Also was ich mache, wenn ich laufe, ist, dass ich mein Gehirn resette. Dann passiert das, dass mein Hirn anfängt, Gehirnareale runterzufahren, die er für die Erbringung der Leistung, der Laufleistung zum Beispiel, nicht mehr braucht. Das Präfrontalhirn ist quasi der jüngste Teil, evolutionär der jüngste Teil des Gehirns. Und hier sitzt unser Controlletti drin. Wenn wir bewusst denken und wenn wir in unserem bewussten Alltagszustand sind, dann, wie soll man sagen, man hat quasi die Finger in der Maschine. Man manipuliert, man versucht was herauszufinden, man strengt sich an. Und im Flow-Zustand ist es so, als wenn man endlich mal die Finger aus der Maschine nehmen würde und die Maschine könnte sich selbst organisieren. Das erleben wir als sehr angenehm. Wenn die Grübelei aufhört, dieses krampfhafte Versuchen, ein Problem zu lösen, dann erleben wir Flow-Erfahrungen. Ich boote sozusagen mein präfrontales System neu, dann kann es sozusagen wieder neu loslegen. Also es ist jetzt mein 14. Marathon und jedes Mal denke ich, komme ich eigentlich an? Hat bisher bis auf einmal immer geklappt. Aber die Angst ist trotzdem mal die Aufregung, die Spannung natürlich, klar. Ein Läufer ist ein Mensch, der die Geschwindigkeit braucht, um mit der Langsamkeit des bloßen Gehens auch ein Stück Schwerkraft abzuwerfen. Oliver Stoll ist ein Läufer. Der Marathon ist sein Ding. Ich selbst bin, glaube ich, in meinem Leben 56 Marathons oder so gelaufen. Und also selbst wenn man 50 gelaufen ist, ist jeder eine Herausforderung. Der beginnt immer mit einem ersten Schritt und du weißt eigentlich nicht, was unterwegs passiert. Da kann nämlich viel passieren auf 42 Kilometern, egal wie gut du vorbereitet bist. Atmung stimmt, Wetter stimmt, Stimmung stimmt. Man muss nicht mehr nachdenken. Man ist nicht mehr aufs Laufen konzentriert, sondern man läuft oder man wird gelaufen. Wenn die jetzt vorm Start nervös hin und her laufen und eigentlich die Anspannung im Gesicht zu sehen ist, dann wünschen die sich natürlich schon im Ziel zu sein, weil die meisten mehr oder weniger wissen, was auf sie zukommt. Und dass das irgendwann wehtut, steht auch außer Frage. Also das ist einfach so. Wie fühlt ihr euch denn jetzt so vor dem Lauf? Nervös. Gespannt, was kommt. Aber auch freudig gespannt. So ein Marathon zu planen, so ein Event, das ist ja auch meistens mit Reisetätigkeit dann verbunden in der Stadt und mit Vorbereitung rund um den Event. Ich muss mein Training planen und ich glaube, das ist so ein Bedürfnis von vielen Menschen heutzutage, solche persönlichen Projekte umzusetzen. Auf geht's! 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vom Ursprungsmythos ist der Marathon die heroische Leistung eines Einzelnen. Pheidippides, so der Mythos, soll von Athen nach Sparta gelaufen sein. Insgesamt 300 Kilometer, von denen nur die letzten 42 zu dem geworden sind, was wir heute Marathon nennen. Der Philosoph Peter Sloterdijk hat in seinem Buch »Du musst dein Leben ändern« den Menschen quer durch die Kulturgeschichte als ein übendes Wesen rekapituliert, das über sich selbst hinaus verlangt. Die Griechen hatten für den Trainingsbetrieb ihrer Athleten einen Ausdruck, der von der christlichen Tradition okkupiert worden ist in den letzten 2000 Jahren und der sich erst langsam jetzt wieder emanzipiert. Die antiken Athleten sprachen nämlich, wenn sie von ihrem Training redeten, von Askesis. Als auf dem Höhepunkt der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit ein 23-jähriger griechischer Schafshirte namens Spiridon Louis mit der Volkstracht der Fustanella bekleidet am 10. April 1896 in das weiß leuchtende Marmorstadion von Athen einlief, da wurde ein Schafshirt zum König der Athleten. Und ein neues Kapitel der Enthusiasmusgeschichte war aufgeschlagen. Und seit dem 19. Jahrhundert ist diese Figur in einer Bewegung der Wiederkehr begriffen. Das ganze 20. Jahrhundert hat dem Athletismus gehört, wie er sich in der olympischen Bewegung exemplarisch verkörpert. Und das 21. Jahrhundert, wenn wir überhaupt eine vernünftige Prognose wagen dürfen, gehört auch noch in sehr weiten Teilen mit seiner massenkulturellen Seite diesem athletischen Phänomen. Der Held der folgenden Geschichte ist der mit sich selbst ringende, der um seine Form besorgte Mensch. Es ist der Homo Artista, der Mensch im Training. Nichts kann am Menschen bleiben, wie es war. Die Gefühle werden reformiert, der Habitus wird neu geprägt, die Gedankenwelt von Grund auf restrukturiert, das gesprochene Wort saniert. Das ganze Leben erhebt sich als Neubau. Bei mir geht es immer so los, so ab Kilometer 5 oder 6. Dann bin ich so im Rhythmus drin. Am Anfang braucht der Körper so ein bisschen, eher seinen Fluss gefunden hat. Und dann so bei 5, 6 Kilometern bin ich eigentlich in dem Rhythmus drin, wo ich dann auch locker weiterlaufen kann. Am Ziel ist es natürlich großartig. Also dieses Hochgefühl, man schwebt nur noch über die Strecke. Viele antizipieren eben ihren Zieleinlauf auch schon vorher. Also ich habe das auch früher viel gemacht, wenn ich mich auf solche Wettkämpfe vorbereitet habe, dann hat mir das ein gutes Gefühl gegeben, mir vorzustellen, wie ich ins Ziel einlaufe. Die Zeit des Übens wird strukturiert durch die imaginäre Vorwegnahme der Ankunft des Übenden im entfernten Übungsziel. Zur Zeitform des übenden Lebens gehören unabdingbar die Ankunftsfantasien. Nach dieser Logik sind Ziele so etwas wie Magnete, die Objekte in ihrem Attraktionsbereich unwiderstehlich anziehen. Für Hawaii zum Beispiel war das für mich ein zentraler Motor im Training, wenn es draußen kalt war und geregnet hat. Dann waren solche Bilder, mit denen ich gearbeitet habe, wie ich ins Ziel einlaufe und die Lotusblumenkette über den Hals gestreift bekomme sozusagen. Ein Gott war immer auch eine Art Sportler. Und der Sportler, zumal der vom Lorbeer gekrönte, auch immer eine Art Gott. Der Mensch ist als Wesen zu surrealen Anstrengungen verdammt. Es ist an der Zeit, den Menschen als das Lebewesen zu enthüllen, das aus der Wiederholung entsteht. Die Zukunft wird sich im Zeichen des Exerzitiums präsentieren. Jawohl, da kommt er. Meine Damen und Herren, nehmt den Applaus auf. Da kommt der Sieger, Jean-François Bieber. Der Philosoph Peter Sloterdijk begreift unsere globalisierte Welt als einen Planeten der Übenden. Und unsere Gesellschaft als einen Park voller Menschen, die sich ins Diesseitsparadies des permanenten Flow hineinüben. Damit verbunden ist bei Sloterdijk auch eine gewisse Kritik am Flow als Suchtinstrument. Training sei Methode ohne religiösen Bezug. Was heute Fitness heißt, konnte früher unter dem Namen Heiligkeit empfohlen werden. Man muss den Athleten einerseits ernst nehmen, man muss aber zugleich auch ein gewisses Maß an Mitleid mit ihm haben. Denn der Athlet ist heute nur ein Statthalter. Er ist eigentlich der Statthalter des Spirituellen. Das Bild des stehenden Sturmlaufs, wie ich es für mein Training auf dem Hometrainer verwendet habe, stammt von Gregor von Nyssa, jenem Vater der Ostkirche, der das Streben des Christenmenschen nach Heiligkeit mit eben diesem Paradoxon beschrieb. Heute scheinen also vorwärts und aufwärts dasselbe zu bedeuten. bleibt die Frage, ob der Flow produziert werden kann oder ob er sich vielmehr gnädig einstellt. Sie driftet, schwebt, körperlos, schwerelos. Im Wasser, im Himmel, sie kann das nicht sagen. Und es ist auch egal. Immer wieder hat Csikszent Mihály die Ansicht geäußert, dass die optimale Flow-Erfahrung sich nicht einstellt, solange wir vollkommen entspannt, passiv, rezeptiv sind. Körper und Geist müssen für ihn vielmehr bis zu den Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gespannt sein. Die Muskeln des Schwimmers haben vielleicht in dem denkwürdigen Rennen stark geschmerzt. Seine Lungen fühlten sich der Explosion nahe und ihm war vielleicht schwindelig vor Erschöpfung. Dennoch, können dies die besten Momente seines Lebens sein? Asiatische Meditationstechniken wie Yoga oder Tai Chi hat er gern als Flow-Schulungen bezeichnet. Dabei werfen ihm Kritiker vor, sein dynamisches, aktivistisches Konzept folge dem westlichen Leistungsprinzip. Flow sei im Training gewissermaßen auf Knopfdruck zu haben und das Fitnesscenter nichts anderes als eine Flow-Factory. Die beiden Flow-Therapeuten Jörg Lemmer-Schmidt und Andreas Burzig finden dagegen gerade im Flow eine Möglichkeit, zwischen Ausdauer- und Aufmerksamkeitstraining zu vermitteln. Ich glaube, dass das zwei Gegenpole sind oder zwei unterschiedliche Prinzipien sind, wie wir unser Verhalten ausrichten können. Und das ist für mich mein Motto. Die Balance zwischen willentliches Handeln, ja, gesteuertes Handeln und laufen lassen. Flow ist, und da treffen sich beide Welten. Flow ist quasi eine Art Meditation in Bewegung. Das Gehirn schwingt in einem ganz besonderen Zustand. Es gehört auch zum Formenkreis der ekstatischen Trancen oder kreativen Trancen. Ekstatische Trancen sind meditative Zustände, tranceartige Zustände verbunden mit Aktivität. Also das, was zum Beispiel Naturvölker, wenn sie ums Feuer herum tanzen und singen. Zu diesem Formenkreis gehört der Flow-Zustand. Es ist eine Trance im Zusammenhang mit Bewegung. Macht euch bewusst, wenn Aufmerksamkeit wie ein Scheinwerfer ist, wo geht der hin? So, gucke ich nach draußen oder richte ich den Scheinwerfer nach innen? Kontaktimprovisation ist eigentlich eine New Dance Form, eine neue Tanzform, eine neue Tanzrichtung, die improvisiert ist. Es gibt keine klaren Schritte. Und die basiert auf zwei Prinzipien. Einmal, dass beide Tänzer in Kontakt gehen, also in Berührung. Und beide folgen diesem Berührungspunkt. Und gucken, wo führt dieser durch den Raum. Dann kann was ganz Ruhiges und Achtsames entstehen, aber es kann auch sehr akrobatisch, dynamisch werden, mit Schulternlift und zum Boden rollen. Es kann ganz viele Facetten annehmen. Ich kann die Aufmerksamkeit auf dich richten, für dich tanzen, ich kann für mich selber tanzen, in mich. Und dass ihr das nutzt, um euch selber noch mehr in den Fluss zu bringen, noch mehr Energie anzusammeln. Tanz ist Führen und Folgen, sich gegenseitig Gewicht geben und nehmen. Die Teilnehmer umspielen sich, um sich plötzlich wieder aus der Umarmung herauszuwinden und spontan neue Konstellationen einzugehen. Die Tanzformationen erscheinen wie die verschiedenen Flow-Formen. Stets fließt eine in die andere hinüber, wie Metamorphosen oder wie Jazz-Improvisationen auf dasselbe Motiv. Ich finde, auch in Gesprächen kann man Flows erleben, in so kreativen Prozessen, wo man auf einmal so zusammenkommt und ein Wort gibt das andere und das die Funken spülen. Gisa Klönner hat erzählt, wie die Dialogpartner des Romans in ihrem Kopf miteinander zu sprechen beginnen. Man kann unter Flow eine Form von Kommunikation verstehen. Oder eine Form der Berührung. Das Spannende beim Kontakt ist, dass dieser Kontaktpunkt ins Fließen kommt. Und dass es sehr deutlich spürbar ist, wann er nicht fließt und wann er fließt. Ich habe gestern einem befreundeten Pärchen Kontakt erklärt und die sollten sich nur an einem Finger berühren und ich habe denen erklärt, führen und folgen, jetzt führst du mal und jetzt nehmt man beide Schwung und ihr folgt beide nur, keiner führt, guckt, wo dieser Punkt hingeht. Findet euren eigenen Rhythmus. Ich glaube, dass im Grunde jeder Kontakt tanzen kann, dass wir es auch immer gemacht haben als Kinder, dass das eine Form von Spielen ist. Ich muss es denen nicht beibringen, sondern ich muss denen eher einen Raum aufmachen, wo sie sich wieder trauen und dem nachgeben, was sie eigentlich schon können. Und da benutze ich schon die körperliche Ebene mit mentalen Bildern, dass sie sich vorstellen, Wasser zu sein und über den Boden rollen oder dass sie sich vorstellen, sie haben Öl in den Gelenken und ganz weich werden. Also es hat ganz viel auch mit Fantasie zu tun. Das Liegen, das Sitzen, das Stehen, das Rollen. Nehmt auch die anderen Bahnen, dass wir inspirieren und mitreißen. Dann gibt es aber einen Punkt, wo auf einmal so ein Verschmelzungsphänomen eintritt und man hat das Gefühl, man wird eins mit dieser Berührung, mit der Bewegung und folgt ihr, wie aus Geisterhand. So, dass man nicht mehr denkt, ich muss das jetzt richtig machen, sondern alles ist richtig. Es gibt so ein Gedicht von Rumi, das sagt, there is a place beyond right or wrong, I will meet you there. Und wer sich jetzt Musik wünscht, kann sich vorstellen, dass Leute mal durch den Kopf. Immer wenn ich eine richtige Entscheidung getroffen habe, stelle ich mir oft die Frage, ob ich gerade in Wodka bade, denn ich hab einen Rausch, obwohl ich nichts gesoffen habe. Glücksgefühle hauen mich von den Socken gerade. Ich lauf meiner Bestimmung in offene Arme. Das war ein Impuls von ganz oben. Gott bewahre, das fühlt sich neu an, wie frisch rasierte Stoppelhaare. Wie durchlüften, wie Lavendel gegen Mottenplage. So ist es, wenn ich eine gute Entscheidung getroffen habe. Es passt am besten, wenn ich's wie ein Hip-Hopper sage. Yo, ich flow, flow, flow durch mein Leben. So, so lebensfroh, ich flow durch mein Leben. Es könnte nichts Besseres geben, yo. Das Flow-Phänomen scheint voller Paradoxien. Die Sprache hat Schwierigkeiten, dies auszudrücken. Das ist so schwer zu sagen, wenn man gerade nicht im Flow ist. Und wenn man im Flow ist, kann man es ja nicht sagen. Ne? Ich glaube nur, man sollte die Paradoxie der Glücksforschung von Anfang an respektieren. Ich glaube, die Glücksforschung macht unglücklich. Und das Reden vom Flow führt zu Stockungen. Noch gibt das Flow-Konzept viele Rätsel auf. Flow ist das Gefühl der Kontrolle und Souveränität über das eigene Innenleben. Zugleich soll der innere Controlletti ausgeschaltet sein. Findet nun ein Verlust oder eine Stärkung des Selbstgefühls statt? Und auch Skepsis scheint berechtigt. Der Flow kann lebenserhaltende Funktion haben, aber in seiner Wirkung auch zerstörerisch sein. In den ersten Studien von Csikszentmihalyi haben Bergsteiger das auch beschrieben. Also wenn sie in der Gruppe klettern, dass sie eins werden mit ihren Gruppenmitgliedern, dass sie eins werden mit der Natur. Beim Klettern zum Beispiel sind Flow-Erfahrungen natürlich auch eine tolle Erfahrung, aber auch gefährlich, weil das Problem ist, in dem Moment, in dem ich in so eine Flow-Erfahrung bin, ist ja wie gesagt meine sehr bewusste Wahrnehmung, meine sehr bewusste Problemanalysefähigkeit massiv eingeschränkt. Und wenn ich also im Risikobereich unterwegs bin und ein Flow-Erleben habe, kann das gefährlich werden. Beim Abstieg passieren dann die Unfälle, weil die immer noch diesen Erfahrungen nachhängen und dann eben unaufmerksam werden. Reinberg nennt das auch The Dark Side of Flow. Man kann theoretisch bei jeder Tätigkeit in Flow kommen. Ne? Leider auch unabhängig von ihrem moralischen Wert und vom Aspekt der Verantwortlichkeit. Das muss man deutlich sagen. Ich gehe davon aus, dass diese Nazi-Veranstaltungen, wollt ihr den totalen Krieg, auch extreme Flow-Zustände waren. Das ist leider so, dass Flow nicht an moralische Inhalte geknüpft ist. Auch da ist es ein Aufgehen am größeren Ganzen. Heute ist das Phänomen Flow bereits in den Fokus von Frauenzeitschriften geraten. Mit dem Mainstreaming geht zuweilen eine weitere Verwässerung des Begriffs einher. So leicht Flow in einer Flow-versessenen Gesellschaft erlebt werden kann, so leicht zerrinnt er auch. Ich glaube aber, dass jetzt in unserer heutigen Gesellschaft wir sehr schnell und viel Flow erleben, sodass man einfach sagt, ich gehe ins Kino oder ich kaufe mir ein Eis oder dass wir sehr viele Möglichkeiten haben, unmittelbar unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Fernsehen, Zeitschrift blättern, mit Freunden Schwätzchen halten, Kaugummi kauen. Das sind Microflow-Zustände. Man kann auch sagen, Zustände, in denen das Gehirn in einen Zustand der Selbstorganisation gerät. Ich lasse mal wieder meine Finger aus der Maschine und das Gehirn darf sich in diesen entspannten Zuständen selbst sortieren wieder. Dass diese Zustände für die seelische Gesundheit absolut wichtig sind. In einem Experiment zum Microflow hat Csikszentmihalyi eine Gruppe Psychologiestudenten angewiesen, 3 Tage lang vollkommen auf jede Form des Abschaltens im Modus des Microflow zu verzichten. Am 2. Tag musste das Experiment abgebrochen werden. Die Probanden litten extrem unter körperlichem Unwohlsein und verloren jegliches Unterscheidungsvermögen. Bekannte Symptome der Schizophrenie. Man ordnet Flow-Erleben auch in den Bereich der positiven Psychologie ein, die einfach guckt, wo sind Ressourcen, wo sind Stärken, was macht das Leben lebenswert. Insofern, ja klar, ist das glücksfördernd. Wenn ich öfters im Flow bin, habe ich das Gefühl, ich bin zufrieden. Flow steht im Zentrum eines neuen Motivationsbegriffes. Flow ist ein Aspekt der intrinsischen Motivation. Das heißt, wenn Menschen von innen heraus handeln und nicht, weil sie eine Belohnung dafür bekommen oder weil sie Angst vor Strafe haben, sondern wenn sie aufgrund von Interesse, aufgrund von Begeisterung, aufgrund von Begabung handeln, dann erlebt man Flow, weil man die Tätigkeit liebt und weil man sich ihr gewachsen fühlt. Das sind die besten Voraussetzungen, ja, vielleicht sogar die einzigen Voraussetzungen, um tief in eine Tätigkeit einzutauchen. Dann ist man von Begeisterung quasi getragen. Flo hat Suchtpotenzial, gerade weil er glücklich macht. Flo soll mehr sein als bloß der Fun oder Kick an einer Sache. Csikszentmihalyi hat sein Konzept der sich selbst belohnenden, optimalen Erfahrung darum ausdrücklich in den Zusammenhang menschlicher Zufriedenheitsforschung gestellt. Sein Ergebnis? Wenn ich Flow üben kann, bin ich wirklich meines Glückes Schmied. Ich selbst habe die Fähigkeit mittlerweile, mich da rein zu manövrieren, weil ich einen Haufen Erfahrung habe, also wie sich das anfühlt und so weiter. Das muss ein Anfänger wahrscheinlich erstmal sich aneignen. Flow steht für mich auch ganz im Mittelpunkt dieser ganzen Konzepte, dieser ganzen Gedanken- und Persönlichkeitsentwicklung. Es hat ganz spannende Erweiterungen. Im Flow-Zustand kann man hochkomplexe Dinge bewältigen, die man im Alltagsmodus nur nacheinander abarbeiten kann. Ja? Also das, was ein Jazzmusiker zum Beispiel leistet, indem er ein Thema aufgreift, indem er eingeschwungen in das, was um ihn herum passiert, dieses Thema variiert, dabei noch sein Instrument bedient, das ist eine so hochkomplexe Tätigkeit, da muss man in diesen Zustand wechseln, weil der Alltagsmodus nicht dafür geeignet ist. Dieses Informsein ist wiederum abhängig von einer ständigen Selbsteinwirkung der Person auf ihren Tonus, auf ihre Kompetenz, auf ihren Habitus. Sie soll sich daran gewöhnen, von sich selber mehr zu verlangen. Das ist der Kulturmensch. Man muss versuchen, in dieser Vertikalspannung sich selber ständig weiter in Regie zu nehmen oder, wie man heute eben sagt, sich zu entwickeln. Flow ist, glaube ich, etwas, was man, wenn man es einmal erlebt hat, immer wieder anstrebt. Also man befindet sich auf der Reise sozusagen, motiviert dahin, dass man da wieder in diesen Flow geraten möchte. Und den erreicht man ja meistens nur, wenn man eine nächsthöhere Herausforderungsstufe sich vorgenommen hat. Üben und besser spielen geht ja Hand in Hand. Also die Arbeit führt zum Glück sozusagen. Flow erleben ist für mich sich in die Zukunft lehnen. Ja, das heißt, es hat schon eine Richtung und ich falle in die Zukunft und sage ja zu dem, was kommt. Ich glaube schon, dass es auf irgendeine Art etwas Übersinnliches ist. Dann haben wir einen Miniaturgarten hinter dem Haus und da gibt es so einen kleinen Brunnen mit Wasser, was über Steine plätschert. Da gibt es dann eine kleine Rosenlaube, wo ich also im Sommer oft die halben Nächte sitze und eigentlich gar nichts tue. Ich höre dann, wie irgendwie der Igel raschelt und dann trinkt er da und es hat einfach viel mit Loslassen zu tun. Ich glaube, es ist eigentlich eine Art Meditation. Je chaotischer das Herz schlägt, umso gesünder ist man. Wenn da eine gewisse Variabilität drin ist, bedeutet das, dass das Herz auf das reagiert, was gerade um mich passiert. So wie so ein Gegenwartsmarker. Ja, wenn ich überlege, ich will jetzt aufstehen, dann pumpt das Herz vorher 3-4 Mal ein bisschen stärker, um mir die nötige Energie zu geben. Ich glaube, im Flow ist es sehr wild. Und dann fährt man an den Strand und es ist nicht zu warm, es ist nicht zu kalt. Man liegt da und auf einmal sind 3 Stunden rum. Und man hat eigentlich nichts gemacht. Man hatte ein Buch dabei, man hatte einen Wochen dabei, also einen, wie heißt es heute, iPod. Man hat nichts davon ausgepackt, man hat aufs Wasser geguckt, wie die Möwen fliegen und zack, sind 3 Stunden rum. Flow. Wenn alles im Fluss ist. Von Manuel Gogos. Mit Texten von Mihai Csikszentmihalyi, Peter Sloterdijk und Pelé. Es sprachen Martin Bross, Isis Krüger, Holger Kunkel und Volker Risch. Ton und Technik Gunter Rose und Anne Bartel. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2011.